Der Staat befiehlt uns und wir befehlen dem Staate. Nicht der Staat hat uns geschaffen, sondern wir schaffen uns unsere wenn wir jemals sinken ließen, was mit so viel Arbeit, so viel